Westen, die der Grünen lässt und uns ganz neu beginnen lässt, weil er durch Jesus uns bejaht. Das Wort, das nur spricht, ist die Saat, die unsere Wüste wieder grünen lässt und uns ganz neu beginnen lässt, weil er durch Jesus uns bejaht. Das Wachstum ist wie eine Droge, die Menschheit brennt. Wir wollen höher, schneller, weiter und sehen das Ende nicht, das Rot. Raketen, die zum Monde fliegen, geraten außer Rand und Band und schützen sich dann auf uns selber durch eine Drehung einer Hand. Das Wort, das verspricht, ist die Saat, die unsere Wüsten wieder grünen lässt und uns das Neue. Okay.